Ich möchte einfach mal beginnen mit den Flüchtlingen. Auf der einen Seite suchen allein in diesem Jahr etwa 750.000 Muslime den islamistischen Terror durch Flucht in das säkulare und demokratische Europa zu entkommen. Und auf der anderen Seite sind die Eliten, politischen und wirtschaftlichen Eliten dieses Europa, beständig auf der Reise in die andere Richtung, nach Teheran, zu einem der Hauptverursacher dieser ganzen Misere, dieses Infernos. Und um dort also den Iran an den Hof zu machen, ich glaube, ich muss dir gar nicht aufzählen, wie viele österreichische und deutsche Würdenträger und Businessvertreter in den letzten Tagen und Wochen in Teheran ihre Aufwartung machten. Vorgestern hat sich der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Ulrich Grillo, geradezu begeistert geäußert über das Arbeitskräftereservoir, das der Flüchtlingsansturm nach Deutschland zu bringen verspricht. Und er zeigte sich ebenso begeistert, wie er sich zuvor über die neuen Profitmöglichkeiten im Iran begeistert gezeigt hatte. Zitat: Die deutsche Industrie wird ihren Beitrag dazu leisten, den Iran wieder in die internationale Gemeinschaft zu integrieren, erklärte Grillo, während der Iran, wie Sie wissen, fleißig seinen Beitrag zur Auslöschung Israels sowie zur Radikalisierung der Konflikte in Syrien, Libanon, Jemen, Irak, Bahrain leistet. Die einen umarmen die Islamisten, die anderen fliehen vor ihnen, wobei sich diejenigen, die zu den Islamisten reisen, und die, die vor ihnen fliehen, sicher nicht begegnen. Die Flüchtlinge haben keine Business-Class-Verfügung. Sie riskieren Leib und Leben. Diese Gegenläufigkeit des Verkehrs steht eigentlich wie ein Elefant im Raum und wird doch von Medien und Politikern nach meinem Eindruck weitgehend ignoriert. Ich möchte im ersten Teil meines Vortrags mich mit dieser Weltbewegung des Islamismus näher befassen und im zweiten Teil mit einigen Fehlern des Westens im Umgang mit dieser Herausforderung. Und falls es die Zeit erlaubt, würde ich mich auch noch mit einer möglichen Ursache für diesen Fehler befassen. Seit über einem Jahr verfolgt die Welt in Schockstarre die Barbarei des Islamischen Staats. Da ist die 10-jährige Selbstmordattentäterin, die 19 Menschen mit in den Tod brachte. Da ist der Lehrgang für Jugendliche ab 8, die am lebendigen Material lernen, wie man Menschen die Kehle durchschneidet. Da ist die öffentliche Hinrichtung von 13 Jugendlichen, die man dabei ertappte, Fußball im Fernsehen geguckt zu haben. Da sind die Schwulen, die man auf das höchste Gebäude des Ortes hochbrennt, anschließend vom Gebäude herunterwirft und dann auf der Straße nochmal extra steinigt, da irgendein Kalif im 7. Jahrhundert das angeordnet haben soll. Da ist die offizielle Gebrauchsanweisung des Islamischen Staats für die Vergewaltigung von weiblichen Kriegsgefangenen, die nach dem Vorbild des Koran allesamt als verschenkbare oder verkaufbare Sklavinnen gelten. Für dieses Inferno das Wort Islamfaschismus zu verwenden, käme angesichts der vormodernen Barbarei, besonders gegen Frauen, einer Verharmlosung gleich. Und dennoch hat dieser Islamische Staat auch in diesem Jahr an Terrain weiter gewonnen. So konnte ISIS im Mai die irakische Stadt Ramadi mit 275.000 Einwohnern erobern, wo anschließend erstmal 500 Zivilisten abgeschlachtet wurden. Und in Syrien die strategisch bedeutsame Oasenstadt Palmyra mit 40.000 Einwohnern, wo die antiken Stätten, wie Sie gehört haben, systematisch zerstört werden und wo der frühere Chefarchäologe Khaled Assad enthauptet wurde. Sein Leichnam wurde an eine antike Säule aufgehängt und anschließend zerstückelt. ISIS beherrscht heute ein Gebiet so groß wie Großbritannien. Weltweit haben sich mittlerweile etwa 35 weitere Dschihadistenorganisationen wie Boko Haram den Befehlen dieses Staates unterworfen. Es handelt sich bei ISIS um eine Bewegung, die auf den ersten Blick die Kategorien unseres politischen Denkens sprengt. Auf den ersten Blick heißt, solange wir die dieser Bewegung zugrunde liegende Ideologie ignorieren, beachten wir ihre Ideologie, dann stellen wir fest, dass sich der Islamische Staat von den anderen islamistischen Kräften wie dem Iran oder der Hezbollah oder der Hamas nur geringfügig unterscheidet. Das maßgebliche Buch, das die übergreifende Ideologie entfaltet, ist der Koran. Nicht jeder Moslem, der sich auf den Koran bezieht, ist Islamist. Aber jeder Islamist bezieht sich auf den Koran. Natürlich distanziert sich die Masse der Muslime von der Art und Weise, wie ISIS oder die Islamisten in Teheran oder Gaza den Koran interpretieren. Und doch macht man sich etwas vor, wenn man behauptet, dass Menschen, die bestimmte Passagen des Korans wörtlich verstehen, diesen missbrauchen oder missverstehen würden. Denn es gibt keine Instanz, die darüber entscheidet, ob beispielsweise der Satz "herunter mit dem Haupt der Ungläubigen", Sure 47, Vers 4, wörtlich oder metaphorisch zu verstehen ist. Die Koranauslegung der globalen islamistischen Bewegung, von den Moslembrüdern und ISIS bis zur Al-Qaida und der Hezbollah, zeichnet sich durch vier gemeinsame Merkmale aus. Erstens gilt für alle die, Zitat, alleinige Entscheidungsbefugnis und Gesetzgebung Allahs. Zitat Ende, wie es in Artikel 2 der iranischen Verfassung heißt. Nicht die von Menschen gemachten Gesetze sollen das miteinander regeln, sondern einzig das Wort Allahs, wie es im Koran und der Sunna festgeschrieben ist. Und deswegen kommen die Iraner auf die Idee, also nicht die Iraner, sondern das iranische Regime, uns als Welt der Arroganz zu beschimpfen. Warum? Weil wir so arrogant sind, dass wir uns über Gottes angeblichen Willen hinwegsetzen und unsere eigenen Gesetze in unseren Parlamenten machen lassen. Das ist die Hauptsünde, die die Islamisten uns vorwerfen, dass wir selbst Gesetze machen, anstatt uns den von Allah gegebenen ewigen Gesetzen zu unterwerfen. Punkt 2. Für alle diese Bewegungen gilt das Prinzip des Dschihad. Das bedeutet, diese Islamisten sind keine Puristen, die sich für die Außenwelt nicht besonders interessieren, solange sie ihr sektiererisches Verständnis vom Islam privat ausleben können, wie man das zeitweilig bei den Wahhabiten in Saudi-Arabien hatte, sondern man will die Ungläubigen militant bekämpfen und man will den gesamten Logos der Scharia unterwerfen. Dieser globale Anspruch kommt sowohl in den Wappen der Moslembrüder als auch im Wappen Irans zum Ausdruck. Bei den Moslembrüdern ist es eben ein großer grüner Kreis, der grün ist die Farbe des Islam, der also die Welt symbolisiert. Beim iranischen Wappen findet sich der stilisierte Globus in Form einer Kalligraphie des Wortes Allah auf Arabisch, aber als Globus gestaltet. Dieser globale Anspruch zeigt sich auch darin, das kann jeder im Internet mal überprüfen, wenn Sie auf die Homepage von dem Revolutionsführer Khamenei gehen, das ist Khamenei.ir für Iran, dann merken Sie, dass jedes Wort dieses Revolutionsführers sofort in 14 Sprachen übersetzt wird. Das macht nicht Obama, das macht nicht Frau Merkel, das macht niemand. Aber da drückt sich auch drin aus, dass man eben den Anspruch hat, in allen Kontinenten diese islamistische Deutung des Korans durchzusetzen. Das waren die ersten meiner Punkte. Also alleinige Gesetzgebung Allahs und Dschihad. Drittens ist dieser Dschihad antisemitisch motiviert. So wie die Bekämpfung der Juden im frühislamischen Medina eine Voraussetzung war, um den Islam überhaupt zu konstituieren, so war der Antisemitismus das treibende Moment, das dem Islamismus als moderne Bewegung erst zu seiner massenhaften Verbreitung verhalf. Die Gründer des Islamismus waren die 1928 gebildeten ägyptischen Moslembrüder. Und sie wurden wegen ihres Antisemitismus von den Nazis damals, vor 1939, mehr als jede andere antibritische Gruppe in Ägypten finanziert. Und wenn Sie sich umschauen, wenn jetzt Kader des Islamischen Staates nach Europa zurückkommen, warum suchen sich diese versprengten Kader gerade das jüdische Museum in Brüssel, den koscheren Supermarkt in Paris, die Synagoge in Kopenhagen für ihre Attentate aus? Ja, das ist tatsächlich so, dass wenn da jemand Sorgen haben muss vor Anschlägen, dann sind das die jüdischen Gemeinden in Europa. Und in den letzten Monaten Da gab es also kaum eine jüdische Gemeinde, die nicht den Hauptteil ihrer Zeit verbringen musste, mit der Polizei und Sicherheitsmaßnahmen zu diskutieren, weil diese Bewegung eben grundlegend antisemitisch ist. Sowohl die Houthis in Jemen als auch die Pastoran in Teheran führen einen antisemitischen Krieg. Und das ist wichtig zu wissen, dass sich dieser antisemitische Krieg von einem konventionellen Krieg unterscheidet. Der konventionelle Krieg, wie man das in der Ukraine erlebt, das ist ein Krieg, da geht es um Geländegewinn oder um Politikänderung. Beim antisemitischen Krieg geht es um Vernichtung. Und deswegen sind die Waffen, die in diesem antisemitischen Krieg angewandt werden, die Kasam-Raketen der Hamas, ja, oder Selbstmordattentäter, nicht auf gezielte Personen gerichtet, sondern egal, welchen Juden es trifft, den Opa, das kleine Kind, Hauptsache jüdisch, Hauptsache tot, das ist der antisemitische Krieg. Das letzte und vierte Kennzeichen, was ich jetzt darstellen möchte, Kennzeichen dieser islamistischen Bewegung, das ist die Todesbereitschaft, die den Kadern dieser Bewegung eingeimpft wird. Das geht zurück auf den Koran, wo es sehr viele Verse gibt, wie den folgenden Vers 29,64, Zitat: Und dieses irdische Leben ist nichts als ein Zeitvertreib und ein Spiel. Und siehe, die jenseitige Wohnung ist wahrlich das Leben. Die Moslembrüder, die fasten 1928, aber der Slogan, der gilt bis heute, die fassen diese Gedanken so zusammen, das war die Parole, mit der sie in semifaschistischer Montur damals in den 30er Jahren durch Kairo zogen: Gott ist unser Streben, der Prophet unser Führer, der Koran unsere Verfassung, der Dschihad unser Weg und für Gott zu sterben unser höchstes Ziel. Khomeini hat mit der Erfindung des islamistisch begründeten Selbstmordattentats die Parole „Ihr liebt das Leben, wir lieben den Tod“ zu einem Erkennungsmerkmal des Islamismus gemacht, während ISIS seine Selbstmordattentäter ja auch geradezu kompanieweise verheißt. Vier Punkte habe ich jetzt rausgesucht, die für all diese verschiedenen schiitischen oder sunnitischen islamistischen Bewegungen gelten. Und wenn wir uns diese übergreifenden Programmpunkte anschauen, dann erkennen wir, dass der schiitische und der sunnitische Islamismus einen globalen Krieg führen. Ein Krieg, der seine Energien aus dem Koran und dessen Jenseitsverheißung schöpft. Ein Krieg, den die Weltgemeinschaft aber als eine strategische Herausforderung in seiner Gesamtheit erkennen und ernst nehmen müsste. Doch das geschieht nach meiner Einschätzung nicht. Die einen nutzen die Angst vor ISIS als Vorwand, um nicht den Islamismus zu bekämpfen, sondern um ganz andere Ziele zu erreichen. Erdogan sagt ISIS, aber meint die PKK. Putin sagt ISIS, aber meint die Verteidigung von Assad um jeden Preis. Teheran sagt ISIS, aber meint die Einverleibung größerer Teile des Iraks. Andere, auch die deutsche Bundesregierung, nutzen den Terror von ISIS, um andere islamistische Tendenzen als kleineres Übel zu verharmlosen oder um gar eine Partnerschaft mit dem schiitischen Islamismus zu empfehlen. Die dahinterstehende Logik ist so simpel wie verkehrt: Da ISIS das Problem ist, gelten plötzlich alle anderen Islamisten als die Lösung. Doch damit macht man den Bock zum Gärtner. Denn natürlich war es die sektiererische Politik der Schiiten im Irak, die das Entstehen des Islamischen Staats erst ermöglicht hat. Da sich dieser islamistisch-schiitische Hass auf die irakischen Sunniten konzentrierte, blieb ihnen wenig anderes übrig, ich zitiere Christoph Reuter, als Schutz zu suchen beim IS, dessen Geiseln sie so werden. Weil aber dieser sektiererische Krieg der Machtentfaltung der iranischen Islamisten nützt, hat es auch immer eine diskrete Unterstützung der sunnitischen Dschihadisten durch Teheran gegeben. Seit Jahrzehnten gehört Iran zu den stillen Unterstützern von Al-Qaida. Jahrelang wurde der Aufstieg des Islamischen Staats von Assad und den Iranern taktisch unterstützt. Man war immer Brandstifter profilierte sich aber gleichzeitig als Feuerwehr. Jene westlichen Regierungen, die heute auf die Karte Teheran setzen, um ISIS zu bekämpfen, wiederholen eigentlich nur den Fehler, den die Amerikaner machten, als sie bei der Bekämpfung der Sowjets in Afghanistan zwischen 79 und 89 auf die Karte Al-Qaida setzten, ohne sich um deren Programm zu kümmern. Und das Resultat dieser tollen Aktionsgemeinschaft ist ja bekannt. Ich stelle aber auch, und das ist vielleicht auch hier im Raum umstritten, wir müssen darüber diskutieren, ich stelle auch die These von einem angeblichen Ringen zwischen Sunniten und Schiiten um die Vorherrschaft in der Region in Frage. Diese These, die ist weit verbreitet und populär, weil sie auch einen Funken Wahrheit enthält. Es ist richtig, dass die Karbala-Schlacht aus dem Jahre 680 die Spaltung zwischen Schiiten und Sunniten besiegelt hat. Also wer da noch einzelne Fragen zu hat, das verschieben wir mal auf hinterher. Und es ist richtig, dass die Wahhabiten, also die radikalen Sunniten, die Schiiten als Abtrünnige und als Polytheisten noch schärfer verurteilen, als die Christen und Juden verurteilen. Für diese radikalen Sunniten ist die Imamverehrung bei den Schiiten nichts anderes als viel Götterei. Und dennoch hatten auch die Sunniten die iranische Revolution 1979 unterstützt. Als dann aber im Jahre 1982 der Vater des heutigen Assad, der ebenso wie sein Sohn zu einer schiitischen Sekte, den Alawiten gehört, an die 20.000 Moslembrüder im syrischen Hama tötete, ab da erhielt die antischiitische Stimmung unter den Sunniten in der Region wieder neue Nahrung. Das expansionistische Auftreten des Irans radikalisierte diese Stimmung. Und seit 2005 begann dann der frühere Al-Qaida-Chef im Irak, Zarqawi, seinen totalen Krieg gegen die Schiiten im Irak, was dann aber auch zum Bruch mit der sunnitischen Al-Qaida und zur Gründung des Islamischen Staates führte. Wir sehen also, es gibt durchaus einen wahren Kern des Streites zwischen Sunniten und Schiiten, und trotzdem ist meines Erachtens die These vom großen Tradradasch zwischen zwei Religionstendenzen, die dann auch gerne so als Neuauflage des zweitjährigen Krieges dargestellt wird, verkehrt. Erstens werden bei diesem Bild, was uns aus ganz vielen Kommentaren so entgegenspringt, alle nicht-islamistischen Schiiten und Sunniten ignoriert. Man tut so, als repräsentierten die von Teheran finanzierten Kinderkommandos im Irak die Bevölkerung des Irans, was absolut unsinnig ist. Denn die Differenz zwischen den Islamisten und den Nicht-Islamisten ist sowohl bei den Sunniten als auch bei den Schiiten viel größer als die Differenz zwischen den Islamisten beider Strömungen, die tatsächlich Brüder im Geiste sind. Zweitens arbeiten islamistische Sunniten und Schiiten engstens zusammen, wenn es um den Krieg gegen Israel oder wenn es um den Westen geht. Der Iran hat Al-Qaida geholfen, die Moslembrüder haben die Hezbollah unterstützt beim Krieg gegen Israel. Der Iran hat die Hamas unterstützt beim Krieg gegen Israel, immer wieder Schiiten, Sunniten gemeinsam in der Kriegsführung. Und drittens ist die Gleichsetzung von Saudi-Arabien und Iran auch so ein journalistischer Trick oder eine journalistische Vereinfachung, die mich an die absurde Rede von der Spirale der Gewalt im Nahen Osten erinnert. Denn auch im Verhältnis zwischen Teheran und Riad gibt es eine hauptsächlich angreifende und eine hauptsächlich angegriffene Partei. Natürlich ist die Innenpolitik Saudi-Arabiens mit genau der gleichen Schärfe zu kritisieren wie die Politik Irans. Aber außenpolitisch unterscheiden sich die beiden Länder erheblich. Saudi-Arabien ist eine Status Quo-Macht ohne erkennbar expansionistische Interessen, während die revolutionäre iranische Macht mit ihrer unübersehbaren expansionistischen Politik den Status quo eindeutig umwälzen will. Nun gibt es vielleicht den Einwand, dass der Iran ja immerhin sich jetzt auf den Iran-Deal, auf den Atomdeal mit dem Westen eingelassen hat und dass er ja doch zumindest jetzt auch bereit ist, an Konferenzen über Syrien und dergleichen teilzunehmen. Atomdeal Iran. Ich will Dazu drei Punkte sagen. Das erste ist, dass im Moment die Zukunft dieses Deals tatsächlich in den Sternen steht. Das ist eine sehr neue Entwicklung, die in den Medien bisher kaum Beachtung gefunden hat. Aber es ist tatsächlich so, dass am 21. Oktober Khamenei, der oberste Revolutionsführer im Iran, der Alleinentscheider über diese Fragen, einen Brief geschrieben hat als endgültige abschließende Stellungnahme, die dann auch von Rouhani, dem Präsidenten Irans, voll anerkannt worden ist. Und dieser Brief wirft im Grunde genommen die ganze Vereinbarung nochmal über einen Haufen, weil sie bestimmte neue Forderungen formuliert, die dem bisherigen Abkommen, dem Atomdeal, völlig widersprechen. Nur so zwei, drei Beispiele für diese neue, wirklich neue Entwicklung. Khamenei erklärt, dass bevor überhaupt auch mal eine Ultrazentrifuge abgebaut wird oder bei Arad, dem Plutoniumreaktor, irgendwas gemacht wird, dass vorher der amerikanische Präsident und die Europäische Union erklären müssen, dass es keine Sanktionen jemals wieder geben wird. Also dieser berühmte Snaps-Back-Mechanismus, dass man also, wenn Iran nicht seine Leistung bringt, dann die Sanktionen wieder einführt, das muss abgeschafft werden. Das ist aber ein Teil dieses ganzen Abkommens und jetzt wird gefordert, dass dieser ganze Teil rausgeschnitten wird. Zweitens gibt es bekanntlich viele Sanktionen gegen den Iran, die sich nicht auf die Atomfrage beziehen, sondern auf den Terrorismus, auf die Menschenrechte, auf die Raketenforschung und so weiter und so fort. Iran sagt jetzt, wenn ihr nicht sämtliche Sanktionen für ungültig erklärt, ab sofort, dann fangen wir gar nicht an, irgendwas abzubauen. Das ist auch eindeutig eine Regelung, die überhaupt nichts mit dem Abkommen zu tun hat, das gerade diese ganzen Themen ausgeklammert hat. Und es gibt viele weitere Punkte, die also jetzt zeigen, dass genau von dem Zeitpunkt ab, von dem eigentlich die Uranzentrifugen abgebaut werden sollten und der Plutoniumreaktor Arad verändert werden sollte, dass genau von dem Zeitpunkt ab absolut geblockt wird. Die Amerikaner haben darauf noch nicht richtig reagiert. Also ich weiß, dass sie intern in Gesprächen sind und wahrscheinlich auch sehr alarmiert sind, weil das teilweise Punkte sind, die einfach mit dem 5+1 nicht zu erfüllen sind und man da wirklich in einer Schwierigkeit steht. Zu dieser aktuellen Entwicklung, die wirklich noch gar nicht jetzt richtig einschätzbar ist, weil das alles so frisch ist, gehört aber auch, dass Rafsanjani, der frühe Präsident des Irans, der also im Westen mehr als ein Moderator betrachtet wird, im Unterschied zu Khamenei, dass der wirklich am 26.10., also 5 Tage später, 5 Tage nach der aufsehenerregenden Erklärung von Khamenei, dass dieser Rafsanjani den Federhandschuh angezogen hat. Das ist eine erstaunliche Erklärung. In seiner Erklärung, die auch hier in den Medien überhaupt keine Rolle gespielt hat, hat er erstens erklärt, jawohl, wir haben seit den Mitte der 80er Jahre die Atombombe gewollt und haben das versteckt hinter einem zivilen Programm. Erklärt er klipp und klar. Er erklärt auch, dass sie sich bemüht hätten, Khamenei und er selber den pakistanischen Atomforscher Khan zu besuchen, dass es aber leider fehlgeschlagen sei, aber andere hätten dann mit Khan gesprochen. Sie erklären, dass sie mit Nordkorea zusammengearbeitet haben, weil die bei der Atomwaffenfrage etwas weiter sind. Also ein irres Geständnis, was sozusagen alles bekräftigt, dass wir, auch die Stop the Bomb-Leute in Berlin und Wien, immer wieder gesagt haben. Und dazu hat dann Rafsanjani erklärt, dass man doch dieses Abkommen, den 5+1-Vertrag, den Atomdeal, so unterschreiben sollte, wie er formuliert worden ist, und da keine großen Sperrenzchen machen soll. Das ist eine Erklärung, die direkt dem Revolutionsführer im Grunde ins Gesicht schlägt und von einem gewissen Machtkampf innerhalb des Irans zeugt, sodass man im Moment wirklich abwarten muss, wie das weitergeht. Das ist noch zu früh, um dazu abschließende Stellungnahmen abziehen zu können. Das ist mein erster Punkt, dass wir also im Moment in der Situation stehen, wo man wirklich nicht klar vor Augen hat, wie das mit diesem Atomdeal weitergehen wird. Im Prinzip könnte man ja annehmen, wenn Iran so gefährlich ist, wie ich es dargestellt habe, sollte man auch froh sein, dass sie wenigstens dann seit dem Genfer Abkommen von 2013 nicht mehr auf 20% angereichert haben und dass sie doch dann vielleicht, wenn das jetzt die Rafanjani-Linie sich durchsetzen sollte im Iran, dass es doch immerhin gut ist, wenn dann abgebaut wird für eine Weile und vielleicht 10 Jahre lang wenigstens oder 8 Jahre lang da die Atomwaffengefahr nicht mehr existiert. Ich habe sehr viel Verständnis für diese Hoffnung und für dieses sich klammern an so einem winzigen Lichtblick, wenn man die ganze Region betrachtet und alles andere so deprimierend ist. Aber man darf dabei 2 Punkte eben nicht vergessen, was diese Atomwaffenfrage anbelangt. Der eine Punkt ist, dass alles darauf hinausläuft, dass nach 10 Jahren oder nach 8 Jahren das Abkommen vorbei ist und dann Iran sich wirklich völlig frei entfalten kann, ohne jede Einschränkung, aber mit der Legitimation der Weltmächte. Also von daher ist es immer entscheidend bei so langen Abkommen, auch wie dem Atomausstieg in Deutschland, was ist am Schluss das Ziel? Worauf läuft das Ganze hinaus? Und die Iraner haben völlig klar gemacht, dass für sie es darauf hinausläuft, dass sie ihre Forschungskapazitäten nicht nur erhalten, sondern ausbauen, dass sie auf diesen Punkt hinarbeiten, dass sie eine Art Manhattan-Projekt starten, das dann nach diesen 8 oder 10 Jahren sich realisieren soll. Und der zweite große Schwachpunkt ist der, dass man zwar in den Anlagen, die bekannt sind, Sie kennen die Namen von Arak oder von Natanz oder so, Isfahan, dass dort in der Tat die Kontrollen verstärkt worden sind. Aber das Problem liegt nicht darin, was in diesen bekannten und von der ganzen Welt beobachteten Anlagen passiert. Das Problem liegt daran, dass Iran ein ziemlich großes Land ist. Und wenn man was Geheimes machen wollte, man das natürlich da macht, wo die Welt nicht hinguckt. Nämlich in irgendwelchen anderen Anlagen. Und dafür sind die Kontrollen praktisch nicht vorhanden. Weil Iran sich wieder geweigert hat, den Zusatzprotokoll der Internationalen Atomenergieagentur verbindlich beizutreten, das bedeutet es zu ratifizieren. Und weil Iran eben auch ganz klipp und klar erklärt, dass bei militärischen Anlagen, die sie als militärisch deklarieren, sowieso die Internationale Atomenergieagentur als Safeguard-Behörde des Atomwaffensperrvertrages nicht reinkommt. Das heißt, wir haben im besten Fall eine Situation, in der der Weg für die Bombe zwar gebahnt wird, aber noch 8 bis 10 Jahre Luft dazwischen sind. Oder aber durch diese Nichtkontrollierbarkeit der unbekannten Anlagen die Atombombe vielleicht sogar schon eher entwickelt wird. Das ist mein zweiter Punkt. Kritik an dem Abkommen selbst. Mein dritter Punkt, dieses Abkommen ist nicht in erster Linie ein taktischer Deal, sondern ein strategischer Deal, der den Iran als Hegemonialmacht in der Region aufwertet, als eine Macht, die irgendwie dazu beitragen soll, das Vakuum, das die USA da im Moment hinterlassen, zu füllen. Und in dieser strategischen Dimension baut dieses Abkommen auf völlig illusorischen Vorstellungen auf. Es erklärt das Wishful Thinking zu einer Strategie, wobei das noch der harmlosere Teil des Fehlers ist. Schlimmer in meinen Augen ist, dass diese Politik implizit oder explizit das Sicherheitsinteresse Israels völlig ignoriert, beziehungsweise Israel, dass sich das nicht gefallen lassen kann, als Störenfried stigmatisiert. Und das ist nun wirklich eine sehr dramatische Wendung. Anstatt den westlichen Block mit Israel als einem Zentrum zu stärken, spalten sich die Vormächte des Westens von Israel ab und erfüllen damit ein immer wieder formuliertes Ziel der Islamisten. Anstatt die islamistische Weltbewegung in ihrer Kohärenz, in ihrer Gesamtheit zu begreifen, macht man den Bock zum Gärtner und wertet die wichtigsten Urheber des internationalen Terrorismus als Partner, als angebliche Verbündete auf. Und dieses millionenfache Elend für die Menschen in der Region und was wir in Europa als Flüchtlingskrise erleben, dokumentiert ja nur einen winzigen Ausschnitt dieses Elends. Das ist meines Erachtens eine unmittelbare Folge dieser verheerenden strategischen Neuausrichtung der westlichen Politik. So war es zum Beispiel die Zaghaftigkeit des Westens gegenüber Assad und dessen iranischen Hintermännern, die den Ausbau des islamischen Staates in Syrien erst ermöglichten. Man wusste, dass Assad sein Volk massakriert, aber man wollte den Iran als die entscheidende Stütze dieses Regimes nicht herausfordern und wandte sich deshalb ab. Assad hat mehr als 250.000 seiner Landsleute seit dem Ausbruch der syrischen Demokratiebewegung in 2011 umgebracht. Auf jede Person, die der Islamische Staat tötete, kommen 8 Personen, die Assad tötete. Und als die syrischen Massenmörder im Sommer 2013 sogar die Rote Linie überschritten und mit Giftgas 1.400 Syrer töteten, war es die deutsche Regierung, die militärische Maßnahmen gegen ihn strikt ablehnte. Berlin lehnte selbst die Einrichtung einer Flugverbotszone zur Schaffung eines humanitären Korridors ab. Nachdem sich dann 2013 das britische Parlament dieser pazifistischen Haltung angeschlossen hatte, wollte auch Obama von seiner Zusage, auf den Einsatz von Giftgas militärisch zu reagieren, nichts mehr wissen. Die Betonung auf den Nukleardeal hat das Iran-bedingte Leiden von über 100.000 Syrern als Nebensache abgetan. Oder ein zweites Beispiel. Es gab am Anfang des syrischen Krieges noch Kräfte, die sich politisch und ideologisch am Westen orientierten und mit dieser Stoßrichtung Assad bekämpfen wollten. Sie wollten Iran aus dem Land vertreiben und Assad besiegen. Doch die USA stellten sich quer. Sie waren zwar bereit, syrische Rebellen im Kampf gegen den Islamischen Staat zu unterstützen, jedoch nur unter einer Bedingung, dass sie ihren Kampf gegen Assad beenden. Und das Ergebnis dieser Anbiederung an Iran war absehbar, ein Fiasko, ein unglaubliches Fiasko der amerikanischen Syrienpolitik. Man hatte 500 Millionen Dollar investiert, mit dem Ziel, eine 5000 Köpfe starke pro-westliche Rebellengruppe gegen den Islamischen Staat aufzubauen. Nach jahrelanger Vorbereitung wurden im Juli dieses Jahres aber nur statt 5000 54 dieser Kämpfer nach Syrien gebracht. Warum nur so wenige? Weil es dem Pentagon nicht gelang, Kämpfer zu finden, die bereit waren, auf den Kampf gegen Assad zu verzichten. Und diese 54 wurden in Syrien, noch bevor sie einen einzigen Einsatz leisten konnten, von der Nusra-Front, dem Al-Qaida-Ableger in Syrien, aufgerieben. Die waren also nach zweiter Tage von der Bildfläche verschwunden. Also das ist tatsächlich so ein Beispiel dafür, wie diese Orientierung auf Iran alle weiteren Erwägungen verdunkelt hatte und zu solchen unglaublichen Fehlern in einer Kriegsführung, in einer Kriegssituation beigetragen hat. Natürlich kann man den Vormarsch des Islamismus auch beim besten Willen nicht kurzfristig beseitigen, solange es aber keinen Schulterschluss des Westens mit Israel gegen diesen neuen Totalitarismus gibt. Solange sich stattdessen der Westen beim iranischen Ableger dieses Islamismus anbietet und sich somit von Israel distanziert, solange ist nicht mal der Ansatz einer Lösung erkennbar. Und da kann ich vielleicht doch noch eben zwei Sätze sagen zu einer möglichen Ursache für diese schreckliche Entwicklung. Ich habe so das Gefühl, dass es weder das Bewusstsein noch den Willen gibt, die Werte der europäischen Aufklärung gegen den Vormarsch dieses religiösen Wahns offensiv zu verteidigen. Ich habe das Gefühl, dass sowohl in den Regierungen als auch in den gesellschaftlichen Zentren wirklich so eine Stimmung des Anti-Israelismus und des Anti-Amerikanismus dermaßen dominant ist, dass man sozusagen sich auf diese Hauptaufgabe, die heute eigentlich ansteht, überhaupt nicht konzentrieren kann. Wer hat zum Beispiel diesen verhängnisvollen Iran-Deal ausgearbeitet? Das waren die 5+1. 2 von diesen 6 Mächten, China und Russland, sind offen anti-amerikanisch. Die dritte Macht, an der sich Großbritannien und Frankreich stark orientieren, nämlich Deutschland, möchte erklärtermaßen die Macht der USA einschränken zugunsten eines multipolaren Konzepts. Also viele, viele Zentren in der Welt und nicht mehr die USA als große Macht. Es gab dafür im Jahre 2014 war das ganz viele Konferenzen der außenpolitischen Eliten. Es wurde in einem Papier zusammengeschrieben, wo dann betont wurde, dass man dieses Konzept der vielen Schwerpunkte Indien, Brasilien, Iran wurde nicht offen genannt, aber spielt immer als strategischer Partner eine Rolle, und China, Russland und so weiter. Also dass man viele Zentren in der Welt haben will, aber nicht mehr die USA. Das heißt also auch Deutschland und ein bisschen im Anhang mit Frankreich und Großbritannien waren da nicht gerade auf Seiten der USA. Und der letzte, den ich dann nennen muss als Anti-Amerikaner, das ist Obama selbst. Das ist also kein Präsident der USA, hat in so kurzer Zeit so viel zur Selbstentmachtung der USA beigetragen wie dieser Barack Obama. Ich persönlich führe das darauf zurück, dass in gewisser Weise Obama widerspiegelt den letzten Rest der 68er-Bewegung. Den letzten Rest einer Ideologie oder einer Hoffnung, die besagt, dass wenn die Muslime wie Al-Qaida böse sind auf uns, dann liegt das an unserer Politik. Und wenn wir die Politik verändern und nett sind zu ihnen, dann werden sie auch nett zu uns. Also diese Ignoranz gegenüber dem, was an Ideologie hinter dieser Politik steckt. Und diese Ignoranz ist mit Händen zu greifen. Es gibt ganz eindeutig bei jeder Revolution ein Programm, das dieser Revolution zugrunde liegt. Es gibt bei der chinesischen Revolution die Mao-Werke, es gibt bei der russischen die Was tun von Lenin, es gibt bei der deutschen Revolution Mein Kampf von Hitler. Wir haben immer die Grundlagentexte für eine Revolution. Es gibt auch diesen Grundlagentext für die islamische Revolution im Iran. Das ist das Buch Der islamische Staat von Khomeini, das in den 70er Jahren erschienen. Wer hat dieses Buch gelesen? Es ist total unbekannt. Dabei müsste das eigentlich der Beginn sein einer Aufklärungswelle, wenn man sich wirklich mit diesen Bewegungen beschäftigen will. Ich habe mich in Deutschland erkundigt, ich bin selber Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, die Bibliothek der DGAP hat dieses Buch gar nicht. Dann habe ich angerufen bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, die beraten die Bundesregierung und die beraten den Bundestag. In der Bibliothek der Stiftung Wissenschaft und Politik gibt es dieses Buch überhaupt nicht. Das ist die Grundlage von Politik machen, was Deutschland anbelangt und was das Erkennen der ideologischen Grundlagen dieses Islamismus betrifft. Also von daher glaube ich schon, dass man sich eben diesen großen Fehler wirklich ans Gewehr heften muss, dass man die Programmatik des Islamismus, die Aussagen von Kutte, von Al-Banna, von Khamenei, nicht ernst nimmt. In Deutschland ist es besonders die Linke, die diesen Anti-Israelismus und den Anti-Amerikanismus pflegt. Mein ehemaliger KW-Genosse Jürgen Elsässer reichte selbst einem Ahmadinejad die Hand. Ein weiterer KW-Genosse Jürgen Trittin reiste jetzt erst nach Teheran. Wir haben die frühere Managerin der Tonsteiner und Scherben, Claudia Roth, dem Repräsentanten des iranischen Regimes in Deutschland, ein fröhliches High Five entgegenbrachte. Professor Dandina, der sich ebenfalls zur Linken rechnet, hat erst vor wenigen Tagen in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung dem islamischen Staat Authentizität bescheinigt und selbst noch in der Zerstörung der antiken Stadt Palmyra durch den islamischen Staat einen antiwestlichen und damit nachvollziehbaren Protest zu erkennen geglaubt. Also im Moment ist das wirklich so, dass von diesen Kräften natürlich jetzt nicht die Initiative ausgeht, um den Islamismus zu kämpfen und die Grundlagen der europäischen Aufklärung ernsthaft zu verteidigen. Im Moment, in dem die europäische Elite nach Teheran pilgert, während die von Krieg und Terror drangsalierten Muslime nach Europa fliehen, im Moment kann von einem Umkehrpunkt also wirklich keine Rede sein. Die Situation könnte sich im Gegenteil noch dramatisch verschlechtern. 1981 hatte Israel den Osirak-Reaktor von Saddam Hussein zerstört. Dieser Reaktor lag genau da, wo heute ISIS herrscht. Jetzt stellen Sie sich bitte mal vor, die Kombination von ISIS und einer Atombombe, die ISIS zünden kann. Wenn man das sich klar macht, dann kann man auch die Dramatik der iranischen Entwicklung erkennen. Das Zusammenspiel von religiösem Fanatismus und Atombombe ist zumindest in dem Bereich des Möglichen gerückt. Ich möchte in meinem Schlussgedanken, nachdem ich so viel Deprimierendes habe vortragen müssen, auf die Dialektik der Geschehnisse hinweisen, die uns davon abhalten sollte, defizitistisch zu reagieren und die uns dazu anhält, die Entwicklungen sorgfältig zu beobachten. Denn erstens wirbelt der Horror des islamischen Staates auch die muslimische Welt durcheinander. Es gibt gerade im Nahen und Mittleren Osten eine neue subversive Tendenz in den muslimischen Gesellschaften, sich mit dem Atheismus auseinanderzusetzen oder ihn gar zu propagieren. Es gibt zum Beispiel den Aufruf des ägyptischen Präsidenten al-Sisi, die Religion zu revolutionieren, Zitat, um näher an eine wirklich aufgeklärte Ideologie heranzukommen. Und es gibt auch eine neue Debatte um Israel. Lassen Sie mich deswegen abschließend eine Stellungnahme von Musa Ahmed Nawan, dem Sprecher der Freien Syrischen Armee für Auswärtige Angelegenheiten vom April dieses Jahres, zitieren. Darin beglückwünscht die Freie Syrische Armee den Staat Israel zu seinem 67. Geburtstag. We hope that next year we can participate in the joy of the grand occasion in Israel's embassy in Damascus. Such celebrations would be possible once liberated from an axis of evil led by Iran and its regional agents and headed by the criminal Bashar al-Assad and his Nazi regime. End quote. Schönen Dank. Danke, Matthias, für deine Ausführungen, die vieles klar gemacht haben, was man eigentlich, wenn man die Nachrichten verfolgt, eigentlich logisch sein sollte. Ich glaube aber, dass es sicher Fragen und Diskussionsbeiträge geben wird. Ich möchte jetzt darum bitten. Bitte. Ich habe eine Teilfrage. Ist mir eingefallen, weil in letzter Zeit man immer häufiger die Äußerungen aus dem linken Mainstream Europas hört, dass ja eigentlich die USA und der Flüchtlingswelle aus dem Nahen Osten schuld sind. Und dann die Frage, war die Entscheidung der US-Politik die Verantwortung für den Irak aufzugeben und die US-Truppen abzuziehen, war das der Eckstein, der wesentlich dazu beigetragen hat, den Iran und auch den ungelösten islamischen Staat entscheidend zu stärken? Ich bin der Meinung, ja. Also es gab den berühmten General Petraeus, der dann wegen einer privaten Affäre zurücktreten musste. Und dem war es im Irak gelungen, die amerikanischen Verbände zusammenzuführen mit den sunnitischen Clans im Irak, um gemeinsam die Al-Qaida-Leute, damals war es Al-Qaida, zu vertreiben. Und diese Strategie, die ging erstaunlich gut auf, weil es eben auch mit Fingerspitzengefühl und mit gutem Willen eben gelang, diese sunnitischen Verbände einzubringen. Und das, was seitdem läuft, unter maßgeblichem Einfluss Irans, was also von Bagdad aus an Politik praktiziert wird, das ist eine Politik der Ausgrenzung der Sunniten. Und das ist eine Politik des Hasses auf die Sunniten. Und das hat natürlich dann den Boden bereitet für die Aktivitäten von ISIS und den massenhaften, die Akzeptanz, sagen wir mal, von ISIS unwahrscheinlich gestärkt. Und es müsste eigentlich wieder gelingen, dass eine Kraft von außen diese Art von Bündnisfähigkeit mit den Sunniten herstellt, um die radikalen Sunniten, nämlich ISIS, wirklich unschädlich zu machen. Ich hätte eine Frage zu diesem Verhältnis von Saudi-Arabien und dem iranischen Regime, ja. Und diese, also, dass Sie in Frage gestellt haben, dass die in der Region um die Vormacht eigentlich ringen würden. Ja. Saudi-Arabien als Status quo macht momentan, kann ich soweit folgen, aber wenn der Iran, also wenn der Iran diesen Weg, diesen erfolgreichen Weg eigentlich der Expansion weitergeht, dann steht ja der ganze Status quo in Frage, oder? Und ich weiß nicht, ob Sie was dazu sagen können, wie Saudi-Arabien darauf reagieren würde. Na, man sieht ja, wie Sie das versuchen. Das ist in der Tat eine Schwierigkeit. Der Iran, der hat eigentlich in all diesen Ländern immer das gleiche Mittel angewandt, was wir aus Libanon kennen. Sie bauen eine schiitische Miliz auf. Diese schiitische Miliz hat nichts zu tun mit der Struktur des Staates, in dem sie arbeitet. Und dadurch wird so eine Art Staat im Staate geschaffen. Das ist Hezbollah eindeutig im Libanon. Also das ist, der Libanon ist unregierbar, wenn gegen die Hezbollah, die selber aber mit dem ganzen Aufbau des Staates im Prinzip ganz wenig zu tun. Und so haben sie dann auch ihre Milizen in Jemen unterstützt, ihre Milizen ganz klar im Irak, ihre Milizen in, das war dann die Hezbollah in Syrien. Also sie haben immer wieder sozusagen eigene, unabhängige von den jeweiligen Staaten, von den jeweiligen Regierungen, unabhängige militante Milizen aufgebaut und damit die Staaten von innen sozusagen unterminiert. Und das ist ein Erfolgsrezept. Das ging auch gut auf. Und in Bahrain ist im Moment in dieser Konflikt wieder extrem, also wo dann alle Beobachter sich einig sind, dass da die Bewegung gegen den Herrscher von Bahrain eben auch von Iran massiv gefördert wird. Und es ist schwer, damit umzugehen. Die Saudis haben dann, nachdem es da einen personellen Wechsel gab in der Führung, begonnen eben in Jemen zu versuchen, diesen Vormarsch Irans so eine Grenze zu setzen. Jemen eben auch deshalb, weil natürlich die Iraner sowieso schon den persischen Golf beherrschen, also die nördliche Seite der saudischen Halbinsel. Und Jemen ist nur die südliche Seite der arabischen Halbinsel. Also das ist sozusagen auch für Saudi-Arabien sehr ungemütlich, wenn von beiden Seiten, wo natürlich immer die großen Frachter mit Öl also auslaufen müssen, also plötzlich die Dominanz bei Iran liegen wird. Man kann sich darüber streiten, ob das klug ist, was da Saudi-Arabien in Jemen macht. Aber es ist nur so zu erklären, dass sie da versuchen wollen, so eine Art Linie zu ziehen. Hier auch nicht weiter. Aber Saudi-Arabien ist nun auch nicht die Macht, die es nun schafft, die Schiiten, die gegen Iran sind, auf ihre Seite zu bringen. Weil sie dafür dann auch wiederum zu heftig gegen Schiiten wettern. Und das muss man sich auch vor Augen halten. Im Iran gibt es die andere Schiiten. Im Irak gibt es nach wie vor den Großayatollah, der von seiner religiösen Bedeutung weit über dem Khamenei steht, dem Revolutionsführer im Iran. Und dieser Großayatollah Sistani, der vertritt die herkömmliche schiitische Position. Diese herkömmliche schiitische Position, die setzt sich ganz klar von Khomeini ab, weil sie sagt, also die ist pietistisch. Das heißt, sie will sich nicht in die Politik einmischen, sondern man wartet sozusagen auf die Ankunft des 12. Imams nach der schiitischen Lehre und der soll sich an der Politik kümmern, weil bis dahin hält man die Religion aus der Politik raus. Das ist eigentlich die traditionelle schiitische Lehre und es gibt auch im Libanon noch viele Schiiten, die also an diese Lehre glauben, weil einfach Sistani auch eigentlich die höchste schiitische Autorität in der Welt ist im Moment. Und wir dürfen uns nicht ins Boxhorn jagen lassen, wenn man so tut, als sei das, was das Regime in Teheran sagt, Ausdruck der Stimmung der Schiiten. Das ist einfach verkehrt. Man muss wirklich unterscheiden zwischen dem schiitischen Islamismus, der durch Khomeini repräsentiert wird, und den pietistischen Schiiten, die von Sistani repräsentiert werden. Und natürlich ist Saudi-Arabien jetzt nicht die richtige Macht, um diese traditionellen Schiiten in Bewegung zu setzen gegen die islamistischen Schiiten in Teheran. Bitte. Sie sind da vorher ein bisschen durch die deutsche Linke gegangen. Bei einem großen Teil ist es jetzt so, also war das für mich jetzt so nichts Neues, aber von Dan Dinger hätte man sich ja sowas eigentlich nicht erwartet. Der steht ja jetzt nicht wirklich im Verdacht, ein Antiziehungs zu sein, oder? Nein. Also, aber wie funktioniert das davon, dass so jemand dann von Beginn von so was Hanebüchern wie die Authentizität zu geben. Also wie funktioniert das bei Ihnen? Also es ist, ich habe mir vorgenommen, seine beiden letzten Bücher mit durchzulesen. Also weil ich dann andere Bücher von ihm auch sehr schätze. Ja, dieses Buch über Anti-Amerikanismus zum Beispiel ist hervorragend. Aber ich habe noch nicht seine letzten Bücher geschrieben. Nachdem ich dieses 40-minütige Gespräch bei NZZ, also bei der Neuen Zürcher Zeitung, das ist bei YouTube zu bekommen, das lohnt sich, dass ich das mal anzuhören. Weil dann sind da schon wirklich, der auch im Völkerrecht ein wichtiger Vertreter ist, des linken Jugendtums in Deutschland. Und er selber hat ja den Begriff geprägt der Entschleunigung. Also er sagt, der Westen und die Moderne ist eine beschleunigende Tendenz und die Muslime wehren sich authentisch dagegen mit einer Entschleunigung. Und er hat diesen Begriff der Entschleunigung in Verbindung mit ISIS gebracht. Jetzt die Entschleunigung und das sei deswegen etwas sehr Authentisches, was man bei ISIS erkennt. Das heißt also, er erkennt nicht wirklich an, was der arabische Frühling gezeigt hatte. Das war am Anfang eine Facebook-Bewegung. Das war am Anfang eine Bewegung von Menschen, die über die neuen Informationstechnologien, die sozialen Netzwerke, sich mobilisiert haben und demonstriert haben. Er erkennt nicht an, dass es da eine Aufbruchstimmung auch gab, eine Freiheitsbewegung gab, sondern er sieht das unter dem Aspekt der Abwehr gegen die Moderne und hat ihm Verständnis dafür. Und so erkläre ich das mir jedenfalls im Moment. Und es gab aber schon mal, ich habe in einem meiner Aufsätze ihn schon mal kritisieren müssen, als er sagte, dass die Leugnung des Holocaust verständlich sei, weil sich für einen gläubigen Moslem so etwas wie der Holocaust keine Vorstellung ist. Was eine idiotische, dumme Aussage. Also er lehnt auch mein Buch massiv ab, wie er tun hat, ne? Also ohne sich damit kritisch auseinanderzusetzen. Und wir haben in den ganzen letzten 10 Jahren, also Ahmadinejad hat seine Brandrede vor ziemlich genau 10 Jahren gehalten zur Auslöschung Israels. Es gab kein Wort von seinem Inhalt. Also das ist auch kein Zufall. Also er ist da in einer anderen Tendenz, die tatsächlich auch jetzt wieder in diesem Gespräch den einzigen Ansatzpunkt für konkretes Handeln darin sieht, dass Israel aufhört mit den Besetzungen, mit den Siedlungen. Ja, wenn das jetzt irgendwas ändern würde an dem Gesamtbrand der Regierung. Also es ist leider muss ich in dieser Auflistung einfügen, glaube ich, weil dieser antiwestliche Grund bei ihm auch gegeben ist. Aber finde ich gut, dass ich das nochmal hervorhebe. Das ist wirklich was Eklatantes ist eigentlich. Und nicht bei Elsass oder Trittin, da kann man drüber lachen. Aber bei Dina ist das halt wirklich was anderes. Ja, weitere Streitfragen vielleicht. Also ich würde Sie vielleicht, also wie würden Sie das einschätzen, dass Deutschland macht ja große Schritte hinsichtlich der Geschäfte mit dem Iran, also Außenminister Steinmeier ist hingereist und Vizekanzler Gabriel ebenso und man ist da sehr heiß drauf, Geschäfte mit dem Iran zu machen und ich frage mich halt, ist das schon Antisemitismus oder ist das Ignoranz gegenüber der Ideologie oder was ist das eigentlich, was gibt es da eine, wie würden Sie das einschätzen, was da los ist in den Köpfen? Ja, also was denken die wirklich, also ignorieren die das antisemitische Gebaren seit Jahrzehnten oder freuen die sich einfach nur Geld zu machen oder was ist da los? Das ist genau diese Frage stellte ich mir und deswegen habe ich das Buch geschrieben, die Deutschen und der Iran, um eine Antwort zu finden. Es war aber auch da bei dieser ganzen Recherche nicht so einfach. Da mischen sich so verschiedene Aspekte. Es gibt richtige knallharte Strategen, die sagen ganz klar, Iran ist die kommende Macht. Geografisch zwischen Asien, Afrika und Europa, wunderbar gelegen, ja. Entwickelte Jugend, die also auch dem Westen gegenüber aufgeschlossen ist, ein Riesenpotenzial an Rohstoffen und wer mit Iran zusammengeht, der ist im Grunde genommen rohstoffmäßig versorgt. Diese knallharten Strategen, die sagen dann eben auch, wenn Iran die Atomwaffe hat und wir sind mit dem Iran verbunden, dann kann die USA machen, was sie wollen. Das wird nichts mehr bringen, das freut uns aber. Ja, also das ist schon so, dass es diese Stimmen in der deutschen Politikwissenschaft eben auch gibt. Mhm. Bei anderen ist das so, dass vielleicht eher so ein traditionelles Moment reinkommt, wir waren immer die guten Freunde des Irans und wenn wir nach Iran kommen, dann lieben die uns. Und wobei das natürlich auch gruselige Formen annehmen kann. Von Andy Birne bekam ich mal ein Video zugesendet von der Fußballübertragung, als Deutschland die Nationalmannschaft in Teheran gegen Iran spielte. Und dann, das war im ZDF, im zweiten deutschen Fernsehen, übertragen worden, live. Und dann plötzlich die Nationalhymne gespielt wurde, das ist ja die alte Nationalhymne. Und dann plötzlich auf den Rängen des Stadions, also wirklich hunderte von sowas, ne, passierte, also zur Nationalhymne. Und der Moderator, der das übertragen hatte, also richtig ins Stottern kam, ins Stammeln kam, damit überhaupt nicht umgehen konnte. Und ich behaupte jetzt nicht, dass also jeder von diesen Hunderten von Männern war das jetzt Vollblut-Nazi oder sowas, aber es zeigt eben, dass diese in Deutschland Verehrung im Iran völlig unkritisch ist, was die Geschichte anbelangt. Und wenn sie nach Iran kommen, das berichten alle, die da länger waren, wird man eben oft umarmt als Arier, man gehört der gleichen Rasse. Also da ist keine besondere Distanz, und das hat aber die ganze Geschäftsentwicklung bisher überhaupt nicht beeinträchtigt. Das wurde also übersehen. Das ist also ein zweites Moment, dass man so in dieser ganzen geschichtlichen Tradition sich als Deutsche sozusagen mehr oder weniger angezogen fühlt. Ein dritter Punkt ist ganz bestimmt die in der deutschen Gesellschaft doch sehr stark vorhandene Aggression gegen Israel, sodass man also das zumindest nicht als ein echtes Manko empfindet. Also wie kann man bei der deutschen Geschichte mit einem Land besondere Geschäfte machen wollen, dass Israel ausgeschlossen wird? Das ist eigentlich für jemanden, der die deutsche Geschichte als Realität anerkennt, ganz ausgeschlossen. Und die Tatsache, dass es doch passiert, zeigt eben, dass an diesem antifaschistischen Flur, oder wie immer man das nennen will, doch relativ, dass es doch sehr oberflächlich ist und an dieser Frage dann umkippt. Und als letzter Punkt, das Problem ist wirklich, dass in der Antisemitismusforschung, auch zum Beispiel in Deutschland, vom Zentrum für Antisemitismusforschung in Berlin, dieser iranische Antisemitismus nicht behandelt wird. Schluss, aus. Also da geht man wirklich auch dann innerhalb der Forschung davon aus, dass Iran und wie auch der arabische Antisemitismus ausschließlich durch Israel gekommen ist. Und dann sagt man, ja, Nazi-Antisemitismus, der hatte ja keine Gründe, das war furchtbar. Aber der hat ja seine Gründe, das ist ja immerhin, gibt es ja einen konkreten Anhaltspunkt auf die Judendöse sozusagen, die besetzten Gebiete. Und dann wird also dieser Antisemitismus als solcher gar nicht wirklich wahrgenommen, sondern mehr als so eine halbwegs nachvollziehbare Reaktion auf Israels Politik. Und deswegen hat man da große Schwierigkeiten. Und wir haben so viele Iraner auch in Deutschland, Bahram Yirmaz zum Beispiel, die entschieden bestreiten, dass es da überhaupt Antisemitismus gibt. Und dann kommt Ahmadinejad und ahmt im Fernsehen die Juden von einer Sekte, die also Israel abschaffen wollen. Oder es wird darauf hingewiesen, dass es ja eine jüdische Gemeinde gibt im Iran und die können in ihren Synagogen relativ frei ihren Glauben praktizieren. Stimmt nicht ganz, die werden auch sehr eingeschränkt, aber immerhin, es stimmt, das ist das größte jüdische Gemeinde in einem muslimischen Land im Moment in der Welt. Und so wird dann bestritten, dass es überhaupt Antisemitismus ist. Also das geht bis zur Gegenwart, wo es im Moment eine Auseinandersetzung in München gibt, wo öffentliche Räume zur Verfügung gestellt werden für eine BDS-Veranstaltung, also Boykott von Israel. Und dann die Dame aus der Münchner Stadtverwaltung eben sagt, ja, für mich ist Israel-Kritik was ganz anderes als Antisemitismus. Und deswegen, also das ist aber so ein Riesenproblem in der Bundesrepublik, dass man wirklich da keine wirkliche Ausgangsbasis hat, die diesen anti-israelischen Antisemitismus als solchen erkennt. Ja. Sie haben gegen Ende gesagt, dass es auch unterhoffen wäre, also dass man nicht damit definieren muss, da fahren sollte. Und es damit begründet, dass ein FSA-Sprecher gemeint, also den Israel zu begrüßen hat, die Zukunft hat, aber ist das wirklich ein Grund zur Hoffnung, also dass sich irgendwas ändert an der Lage? Also es ist halt, für mich schaut es halt so aus, dass Russland halt auch Assad hilft und gegen Rebellen vorgeht und so, also dass das überhaupt. Also in der Lage, also wenn sich jetzt nichts positiv verändern wird, dass das eine realistische Einschätzung wäre. So. Ich muss Ihnen recht geben. Und dennoch finde ich es wichtig, dass man nicht übersieht, dass es diese neuen Debatten gibt. Also als ich vor ein paar Monaten mal bei Memri plötzlich gesehen hatte, wie ein Atheist in Ägypten im Fernsehen auftritt, dachte ich, traue meine Augen nicht. Ja, das war vor 5 Jahren oder vor 3 Jahren auch ausgeschlossen. Also ISIS hat schon ein neues Legitimationsproblem gebracht. Und es ist kein Grund zur großen Hoffnung. Also die Al-Azhar-Moschee in Kairo, die hält nach wie vor ISIS für eine Erfindung der Zionisten zum Beispiel. Ne? Die waren nicht bereit, sich so eindeutig abzugrenzen, dass sie sagen, also ISIS wird exkommuniziert aus der Gruppe, aus der Gemeinschaft der Muslime, was eigentlich angestanden hätte. Also von daher will ich das nicht beschönigen. Aber dennoch bleibt Geschichte nicht konstant. Und deswegen sage ich, man muss genau hingucken, was sich da auf diesem Gebiet ergibt. Und da haben wir einfach in Deutschland zumindest diese Situation der Flüchtlingsbewegung. Und da gibt es dann zwei Reaktionen auf diese Flüchtlingsbewegung. Die eine xenophob, und das ist im Moment furchtbar, was ich da an rassistischen Fantasien, was da aufblüht, richtig aufspringt, also der große Frühling der rassistischen Fantasie ist da, ja, unglaublich, wie groß ist der Frühling, also gehen die Fantasien hoch. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch eine xenophile Bewegung, die ich auch ablehne, also die jetzt tatsächlich sagt, also generell alle willkommen, toll, die also so ähnlich wie der Philosemitismus eben auch wirklich mit den Menschenleben zu tun hat, sondern mehr mit denen, die das ausführen. Und deswegen, in der Situation ist mir das besonders wichtig, dass man darauf achtet und unterscheidet zwischen den verschiedenen Tendenzen in der muslimischen Welt. Und wenn man mal ganz verwegen ist, das ist wahrscheinlich zu verwegen, wenn man sagt, das ist doch immerhin interessant, dass diese 750.000 Muslime, die da jetzt abgehauen sind, dann ein Leben in einer säkularen, demokratischen Gesellschaft offenbar vorziehen, dem Leben, das in Saudi-Arabien oder sonst wo in der Gegend vielleicht auch möglich wäre. Also ich will das nicht zu stark stabilisieren, aber es ist doch interessant, dass sich diese Bewegung in dieser Richtung vollzieht, und es gibt zumindest eine Chance, wenn in Deutschland das Bewusstsein vorhanden wäre, den Säkularismus ganz stark zu stärken und da ganz klare Regeln auch anzusetzen, dass die Sache zumindest nicht nach hinten losgeht, was natürlich möglich ist. Diese 750.000 Muslime, die hatten, die haben Sie am Anfang schon gesprochen, und ich bin da schon drüber gestolpert. Ja. Macht man da nicht den gleichen Fehler wie zum Beispiel die Bundesregierung, wenn man Leute, die aus islamisch dominierten Ländern oder wenn es diese Länder nicht mehr gibt, Regionen kommen, alle zu Muslimen zu erklären? Gut, die Zahl bezieht sich auf die neueste Statistik der Vereinten Nationen. Das wurde jetzt vor zwei Tagen in der FAZ veröffentlicht. Das fand ich sehr interessant. Und die Länder, die über Italien oder über Griechenland, das sind die beiden Anlaufpunkte, gekommen sind, die Menschen, die kamen alle aus muslimischen Ländern. Also jetzt alle aus den islamistisch dominierten Ländern. Also von Somalia bis Afghanistan bis Syrien bis Irak und so weiter. Da war kein einziges Land dabei, das nicht, zumindest von der Verfassung her, islamisch ist. Sie haben natürlich trotzdem in doppelter Hinsicht recht, es gibt inzwischen auch Christen, gerade aus Syrien. Und es gibt natürlich ganz viele, die man nicht so religionisieren darf, Menschen, die also entweder Atheisten tatsächlich sind, das ist aber eine gewisse Minderheit noch. Wobei man sich da wundert, es gab eine Umfrage in Saudi-Arabien, da zeugten 10% kein Interesse an Religion. Das ist auch schon erstaunlich. Deswegen haben Sie schon recht, wenn Sie sagen, man darf ihnen nicht einen muslimischen Hut aufsetzen, nur weil sie Ali heißen oder Mohammed. Und insofern kann ich da eben nur zustimmen. Das habe ich ein bisschen vereinfacht am Anfang. Aber ich fand auch diese Pendelbewegung, dieses Gegenläufige auch irgendwo bemerkt. Ja. Ich möchte noch eine Anmerkung machen, weil Sie gesagt haben, der Westen ist offenbar nicht bereit, für die Aufklärung zu kämpfen gegen den Islamismus. Die Anmerkung betrifft das Scheitern des sogenannten islamischen Frühlings in den meisten Ländern. Es gibt, so wie es aussieht, ein einziges Land. Arabischen Frühling, so ist das. Arabischen Frühling, ja. Ja, also, sorry. Es gibt, so wie das aussieht, ein einziges Land, wo das eben nicht total gescheitert ist, das ist Tunesien. Und das ist genau das Land, wo aus der Zeit des Kolonialismus die von der Aufklärung inspirierten Gesetze des französischen Staates und die Regeln und die Menschenrechte am stärksten Wurzeln geschlagen haben in der Gesellschaft. Kann ich also nur bestätigen. Obwohl es da auch Schwierigkeiten gibt, aber es ist auch ein anderer Prozess und da andere aus einer anderen Richtung. Ein anderes Beispiel ist Marokko. Da gab es jetzt gerade vor kurzem eine antisemitische Demonstration, also sehr, sehr krass und schlimm, also wo so jüdische Puppen und so weiter rumgestellt wurden. Aber es gab eben auch danach eine Petition von einigen hundert unterschrieben gegen diesen Judenhass in Moskau. Und das sind Punkte, wo eigentlich, wo man eigentlich erwarten müsste, dass diese wirklich mutigen Vorkämpfer der Aufklärung in diesem Teil der Welt eine wahnsinnige Unterstützung hier kriegen. Dass die Zeitungen ihre Gesichter bringen, dass sie bekannt werden, dass man ihnen Schutz bietet durch Bekanntmachung dessen, was sie tun. Und das vermisse ich sehr. Und das sind wirklich die Helden unserer Zeit, die sich in diesen Ländern das trauen. Und Marokko ist auch der Ort, also Casablanca, wo noch die größten Hoffnungen bestehen, dass mein Buch Dschihad und Judenhass auf Arabisch erscheinen kann. Das bin ich gerade im Gespräch. Ich muss vielleicht noch spekulieren, also weil Sie am Anfang gesagt haben, dass also der Iran, die halt jetzt durch die neuesten Entwicklungen, durch die Aussagen von dem Oberrevolutionsführer, es quasi freigestellt wird durch das iranische Regime, dass die halt mehr wollen, als denen zugestanden wird. Wie wahrscheinlich wird es denn sein, dass der Iran dann nicht zustande kommt? Und also, ob sich da dann vielleicht auch in der Außenpolitik von allen Ländern halt also was ändern wird? Weil halt die Bedrohung für das Regime halt bewusster wird, wenn die solche Forderungen stellen. Ja, ich bin jetzt kein Prophet, also man kann jetzt nur aus den bisherigen Entwicklungen vielleicht ein paar Schlussfolgerungen ziehen. Also erstmal ist das schon was wirklich Neues, dass Rafsanjani sich gegen den Revolutionsführer stellt. Weil bisher wurde ja immer der im Westen fälschlich angenommen, wir haben immer unsere guten Leute, Khatami, der Reformpräsident, jetzt Rouhani, die aber wirklich sich immer untergeordnet hat in der Revolution. Also Khatami damals, als er dann zurückgepfiffen wurde von Khamenei, hat sich sofort gefühlt. Also der Gehorsam gegenüber dem Revolutionsführer ist eigentlich als sei es ein Teil der DNA dieser sogenannten Reformkräfte. Und deswegen ist das wirklich, der Rafsanjani ist über 80 und steinreich und behauptet in einem aufsehenerregenden Interview, was die Volksmutter Ihnen vor ein paar Tagen bekannt gemacht hatten, dass 80-90% der Bevölkerung Irans wollen, dass der Iran-Deal, so wie er jetzt ist, durchgeht und nicht länger behindert wird. Während auf der anderen Seite Khamenei, der Revolutionsführer, schon seit Wochen darauf pocht, dass man die sogenannte Widerstandswirtschaft aufbauen muss. Das heißt, also er hat nicht nur verboten, dass die amerikanischen Produkte ins Land kommen, sondern er arbeitet ganz systematisch darauf hin, dass man sich abkoppelt vom Weltmarkt, dass man also unabhängig autark ist, so wie die Nazis auch die Politik der Autarkie verbaut hatten, um unabhängig zu werden. Eine dieser Erklärungen von Khamenei hat in meiner Homepage veröffentlicht. Und von daher stehen sich da schon im Moment zwei Kräfte gegenüber. Ich hätte das nicht dem Rafsanjani zugetraut, ehrlich gesagt, dass er sich zu dieser Kühnheit veranlasst sehen würde. Und wenn er sagt, dass 80-90% der Bevölkerung den Iran, die wir wollen, wie er jetzt ist, dann ist das eine indirekte Drohung. Und nun ist das natürlich so bei solchen Regimes, bei solchen totalitären Regimes, dass alles davon abhängt, wie die bewaffneten Kräfte sich verhalten. Und wie die Revolutionsgarden auf gut Deutsch, also sich da in dieser Auseinandersetzung stellen. Und es würde mich also nicht wundern, wenn da in den nächsten Wochen irgendwas passiert, was diesen offenkundigen Konflikt beendet oder eben zum offenen Ausdruck. Aber man kann darüber im Moment nur spekulieren. Ich kann nur sagen, es ist für mich erstaunlich, wenn man die Geschichte Irans ein bisschen verfolgt hat, die letzten 10 Jahre oder 20 Jahre, dass da so jemand dann dem Revolutionsführer 3 Tage oder 4 Tage nach dessen Ansprache so direkt eine Ohrfeige verpasst. Das gab es noch nicht. Wie der Westen reagiert auf die Forderung, angenommen, Rafsanjani geht da runter, da spricht vieles für. Sein Sohn wurde jetzt vor kurzem gerade wieder verurteilt zu langen Haftstrafen, also da zeigt man auch dem Rafsanjani, was man von ihm hält. Und die Gesellschaft, die ist doch sehr stark im Griff der radikalen Islamisten. die letzten Wochen waren also ein Albtraum für mehr reformorientierte Kräfte im Iran. Jeder, der also ein T-Shirt tragen wollte mit irgendwas Amerikanischem drauf, die T-Shirts wurden verboten. Es gab eine Gruppe von Menschen, die wollte so eine Art Kentucky Fried Chicken aufmachen, wurde sofort verboten, der Laden. Es gab einen Lobbyisten für amerikanisch-iranische Beziehungen, der also in den USA, also der größte Lobbyist,